Before I begin my message, I want to tell you a little story. Bevor ich meine Botschaft beginne, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. When I was a child, als ich ein Kind war, I was a very bad little boy. War ich ein böser Junge. And my mother tried very hard to get me to behave myself. Und meine Mutter hat wirklich schwer versucht, mich gut zu erziehen. Finally, when I was about 10 years old, und als ich dann schließlich 10 Jahre alt wurde, she thought she would take one whole summer. Hat sie sich vorgenommen, einen ganzen Sommer zu investieren. And work on my behavior. Und sich mit meinem Benehmen zu beschäftigen. And she thought maybe the reward system would work. Und sie hat sich gedacht, vielleicht dieses Belohnungssystem funktioniert bei mir. So she told me if I could be good for one hour. Und sie hat mir gesagt, wenn ich es schaffe, für eine Stunde mich nur gut zu benehmen, I would get a reward. Dann würde ich hier eine Belohnung bekommen. And when I finally could be good for one hour, und als ich es nun schaffte, eine Stunde lang brav zu sein, then we worked on me being good for 2 hours. Dann hat sie versucht, das auf 2 Stunden auszudehnen. And then I would get a reward. Und dann gab es auch eine Belohnung. And after the whole summer, und nach dem ganzen Sommer, there was finally one day, gab es einen Tag, where I was good for the whole day. Wo der gesamte Tag 12 Stunden lang gut benommen war. My mother found we had accomplished something. Und meine Mutter war ganz stolz, weil sie eben ihr Ziel erreicht hatte. And it was bedtime and my mother was telling me how great I had been and what a good boy I was. Und an dem Tag war es die Zeit zum Schlafen gehen und meine Mutter war ganz glücklich, wie froh sie ist, dass dieser Tag endlich gekommen sei. And we were going upstairs to bed. Und wir gingen hinauf, um schlafen zu gehen. And my older sister was in front of me. Und meine ältere Schwester war vor mir. And I still don't know how it happened. Und ich weiß noch immer nicht, wie das funktioniert hat. But a hat pin jumped out of the pin cushion. Aber eine Nadel oder was? Aha, eine Stecknadel von ihrem Kopf fiel herunter. And leaped into my hand. Und hat sich irgendwie in meiner Hand befunden. Und da bekam sie schon die Nadel in den Popo gesteckt. My mother's conclusion. Meine Mutter, der Schluss meiner Mutter war, I couldn't stand to be good. ich schaffte es einfach nicht, gut zu sein. I'd like to have you turn with me in your Bibles. Ich wenn es to 2 Corinthians chapter 2. In 2. Korinther Kapitel 2 blättern. In verse 14. Vers 14. Now thanks. Oh, I think I should wait for you. I'm done. Now thanks be unto God. Gott aber sei Dank. Which always. Der uns alle Zeit. Always. Alle Zeit. Always. Alle Zeit. Causes us to triumph. Im Triumphzug umherführt in Christus. And makes manifest und eben offenbart the fragrance den Geruch of his knowledge seiner Erkenntnis by us in every place. Durch uns an jedem Ort. For we are unto God, denn wir sind the sweet fragrance of Christ, ein Wohlgeruch Christi für Gott. In them that are saved, unter denen, die errettet werden, and in them that perish, und unter denen, die verloren gehen. To one we are the savor of death, zu dem einen ein Geruch vom Tod, and to the other the savor of life, zum Tode, und den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. And who is sufficient, und wer ist dazu tüchtig, for these things, für diese Dinge. I want to tell you another story. Noch eine Geschichte will ich erzählen. Very early when we came into the ministry. Ganz am Anfang, als wir in diese Gemeinschaft kamen. Almost 25 years ago. Vor ungefähr 25 Jahren. I was working on a bus ministry. Habe ich auf einem Busdienst gearbeitet. Sunday school outreach. Also für Sonntagsschule outreach. In that area in another city. Und das war also in diesem Bereich in einer anderen Stadt. A 10-year-old boy. Ein 10 Jahre alter Junge. His name was Robbie Thibodeau. Und sein Name war Robbie Thibodeau. One of our bus ministry kids in that other city. Das war eben einer dieser Jungen in diesem Ministry. Was hit by a car. Wurde von einem Auto niedergefahren. And in a coma. Und er war im Koma. His family was very poor. Seine Familie war sehr arm. And the doctors had determined that he wasn't going to recover. Und die Ärzte haben eben beschlossen, dass er nicht überleben wird. But he was in a hospital near where we were. Aber er war in einem Spital in der Nähe, wo wir waren. But his family couldn't come to visit. Und seine Familie konnte nicht zu Besuch kommen. So I went to visit. Also habe ich beschlossen zu besuchen. I would go each day. Ich bin jeden Tag hingegangen. Into the hospital room. In diesen Spitalzimmer. And sit with him. Und habe mich zu ihm gesetzt. And the room had the fragrance of death. Und dieser Raum hatte den Duft oder den Geruch des Todes. Those of us who have been where death occurs. Jene von uns, die dort waren, wo Tod ist, know that it has a fragrance. Wissen, dass es einen Geruch hat. And I would sit there with him, and the doctors would tell me, "You don't need to come." Und ich saß dort und die Ärzte würden mir sagen, es ist, hat keinen Sinn, dass du kommst. He's in a deep coma. Er ist in einem tiefen Koma. He will never come out of it. Und er wird niemals da rauskommen. But Jesus Christ. Aber Jesus Christus. Causes us. Er verursacht. Always. Immer. The triumph. Dass wir überwinden. In him. In ihm. So I noticed that as I came. Und ich habe erkannt, dass ich kam. That he would get restless. Dass er unruhig wurde. And when I would tell him that I was leaving. Und als ich sagte, ich gehe jetzt. Again, he would get restless. Würde er herum unruhig sein. So I started as I went. Also, als ich nun aufmachte zu gehen. Robbie. In 2 weeks. In 2 Wochen. You're gonna open your eyes. Wirst du deine Augen aufmachen. Robbie. Robbie, sagte ich. In 7 days you're gonna open your eyes. In 7 Tagen wirst du deine Augen aufmachen. Robbie. Tomorrow. Morgen. You're gonna open your eyes. Wirst du deine Augen aufmachen. Robbie. Today. Heute. You're gonna open your eyes. Wirst du deine Augen aufmachen. His eyes came open. Und er öffnete seine Augen. How great is that God? Wie großartig ist dieser Gott? We got to be with him for another couple of weeks before they moved him to a nursing home. Und er war noch 2 Wochen auf dieser Intensivstation, bevor sie ihn in ein Rehabilitationszentrum brachten. In time I lost track of where he was. Nach einiger Zeit habe ich eben, weiß ich nicht mehr, wo er hin ist. And then we went to Bible college. Und dann sind wir in die Bibelschule gegangen. Ministry in Vermont. In einem Dienst in Vermont. And we came back into that area 7 years later. Und nach 7 Jahren kamen wir wiederum an diesen selben Ort. And my assistant pastor was Pastor David Duff. Und Pastor David Duff war damals mein Assistenzpastor. And one day he was sitting in the office. Und eines Tages saß er in meinem Office. Reading a letter. Und er liest einen Brief. And he began to weep. Und er weinte. And I said, "What is this letter?" Und ich fragte, was ist das für ein Brief? He said, "This is a letter from Robbie Thibodeau." Das ist ein Brief von Robbie Thibodeau. He was on my bus. Er war auf meinem Busdienst. And he was hit by a car. Und er ist von einem Auto getroffen worden. I've got a letter from his mother. Und ich habe nun einen Brief von seiner Mutter bekommen. Thanking him for the time that we spent with him. Zu danken für die Zeit, die wir mit ihm verbracht haben. Pastor Duff didn't know that I had spent all those hours in the hospital. Pastor Duff wusste nicht, dass ich der war, der die Zeit verbracht hat. His mother didn't know that I'd spent those hours. Seine Mutter wusste es nicht. But God knew. Aber Gott wusste. And we went and visited Robbie in a nursing home. Und wir haben den Robbie besucht in diesem Pflegeheim. We got to sit and watch him eat. Wir haben gesessen und haben beobachtet, wie er aß. And afterwards to go out for a walk with him. Und dann sind wir hinaus und sind mit ihm spazieren gegangen. See, my God. Mein Gott. Always. Führt immer. Causes us to triumph. Führt uns immer in einem Triumphzug. In Christ Jesus. In Jesus Christus. And there is a fragrance. Und es gibt einen Geruch. That has been given to us. Der uns gegeben wurde. Of life. Von Leben. God did not give us a fragrance of death. Er hat uns nicht einen Geruch des Todes gegeben. But he has placed within us. Aber er hat uns gegeben. The fragrance. Den Geruch des Lebens. And he has given us. Und er hat uns gegeben. A rising victory. Einen beginnenden Sieg. There is a victory coming. Es kommt ein Sieg. And it is coming through believers. Und dieser Sieg kommt durch Leute, die glauben. Who choose to live in the fragrance of who Christ is. Die wählen zu leben in dem Geruch, der Christus verkörpert. When you take a deep breath. Wenn du einen tiefen Atemzug nimmst. And you're in the presence of Christ. Und du bist in der Gegenwart Christi. And you're drawing in all that he is. Und du nimmst alles an, was er ist. What do you smell? Was riechst du? What is the sense, the fragrance that comes to you? Was ist dieser Geruchssinn, der dich überwältigt? Is it of your rising victory? Ist es einer von deinem kommenden Sieg? Or is it of death? Oder ist es einer vom kommenden Tod? Joshua was going out. Josua ging hinaus. Before they would attack Jericho. Bevor sie die Stadt Jericho erobern würden. As he came to spy out Jericho to see how he would come to that city and defeat it. Und als er kam, um diese Stadt zu beobachten, um zu sehen, wie er sie einnehmen könnte. There was a man that came before him. Da war ein Mann, der ihm entgegentrat. And he shouted to the man. Und er rief ihm zu. Whose side are you on? Auf welcher Seite bist du? The man shouted back. Und der Mann rief zurück. No, wrong question. Nein, falsche Frage. The question is. Die Frage ist. Are you on my side? Bist du auf meiner Seite? I am the angel of the Lord. Ich bin der Engel des Herrn. Jesus Christ stood before him. Jesus Christus stand vor ihm. And said, Are you on my side? Bist du auf meiner Seite? For us, that is the question. Für uns ist das die Frage. That begins. Die beginnt. The rise of the victory of Jesus Christ. Damit beginnt der Beginn des Sieges. Am I on Christ's side? Bin ich auf Christi Seite? Gideon was called. Der Gideon wurde berufen. Oh, he's just a little guy. Der ist ein kleiner Bursche. Oh, but God has called him to be a deliverer. Aber Gott hat ihn berufen als einen Erlöser. Gideon, you have called an army. Gideon, du hast eine Armee einberufen. And it is hopelessly outnumbered. Und diese Armee ist hoffnungslos unterzählig gegenüber den Feinden. You have no chance, Gideon, with this army. Mit dieser kleinen Armee bist du hoffnungslos verloren. But you are still. Aber du bist ruhig. Too strong. Du bist noch immer zu stark. For God. Du bist noch immer für Gott bist du zu stark. To rise up, um aufzustehen, his victory. Um seinen Sieg zu bewirken. Gideon, send them home. Schick sie nach Hause. Put yourself in a place where you are even weaker than you could possibly be. Stelle dich auf einen Platz, wo du schwächer bist, am schwächsten, am allerschwächsten. And the victory is rising. Und dieser Sieg, der kommt. Oh, I'm on God's side. Ich bin auf Gottes Seite. And I'm weak. Ich bin schwach. I can't even hold up myself. Ich kann mich selbst nicht gerade halten. Can you smell the victory? Kannst du diesen Sieg riechen? It's rising. Er beginnt aufzugehen. It's not rising out of my strength. Und es beginnt nicht mit meiner Stärke. It's rising out of Christ. Es beginnt mit Christus. It's the only victory that will stand in eternity. Der einzige Sieg, der die Ewigkeit übersteht. Will not be because I am strong. Der wird nicht sein, weil ich stark bin. It will actually come because I am weak. Und der wird eigentlich tatsächlich kommen, weil ich schwach bin. David. Der David. Goliath is standing before you. Goliath steht vor dir. Why do you think you can stand against him? Warum denkst du, dass du gegen diesen Menschen bestehen wirst können? It's not that I am standing against him. Es ist nicht, dass ich vor ihm stehe. It is that he is against. Es ist the people of God. Dass Goliath gegen die Leute Gottes steht. I'm not going out to battle with him because I'm going out. Es ist nicht, dass ich mich gegen diesen Menschen stellen werde. But I know that God is on our side. Aber ich weiß, dass Gott mit uns ist. And we are for him. Und wir sind für ihn. And this one has come against God. Und dieser hat sich gegen Gott gestellt. And the victory is rising. Und der Sieg geht auf. The victory is rising before David takes up the stone. Der Sieg hat begonnen noch bevor David die Steine aufgehoben hat. You see, God has made us. Gott hat uns gemacht. In Christ Jesus. In Jesus Christus. To always triumph. um immer im Triumphzug zu gehen. Jehoshaphat. There are three armies that have snuck up on you. Es gibt drei Armeen, die dich umzingeln. And you are in a place where you are absolutely hopeless. Why did you send your armies home? Und du bist in einem völlig hoffnungslosen Zustand. Warum hast du deine Armeen schon vor Jahren heimgeschickt? Now you are facing total defeat. Jetzt bist du der völligen Niederlage im Angesicht. And certain death. Und dem sicheren Tod. What do you think you can do? Was glaubst du, was du ausrichten kannst? And Jehoshaphat said, we can go out in the beauty of holiness. Und Jehoshaphat sagte, wir können vorausgehen in der Schönheit der Heiligkeit. We can go and meet them absolutely committed to God. Wir können hinausgehen und sie treffen mit unseren Herzen Gott gegeben. Trusting the outcome of this moment and these circumstances to God's hand. Und vertrauen, dass Gott das Ende dieser Schlacht in der Hand hat. And whatever the outcome will be. Und was immer das Ende sein wird. It'll be great for us. Es wird für uns großartig sein. Oh, children of Israel. Kinder von Israel. Dress in your celebration garments. Zieht euch an die Feierkleider. And begin to sing a song of victory. Und singt ein Lied des Sieges. And let's go on out and meet what is supposed to be our defeat. Und lasst uns das treffen, was eigentlich unser Untergang sein soll. Because victory is rising. Weil der Sieg ist aufgegangen. The one who has triumphed over death. Der über den Tod triumphiert hat. Is our shepherd. Ist unser Schafhirte. And he leads me. Und er führt mich. In paths of righteousness. In den Wegen der Gerechtigkeit. And I shall not want. Und mir wird es an nichts mangeln. You see, the victory is ours through Christ. Der Sieg gehört uns durch Christus. And each day we will walk out among people. Und jeden Tag gehen wir unter den Menschen. And God, like in Song of Solomon 4:12, we spoke about that in the wedding. Und Gott im Hohelied der Liebe. The winds will be blowing upon us. Der Wind wird gegen uns blasen. And the fragrance of what is in the garden will come out. Und das Geruch, der im Garten vorherrscht, wird herauskommen. And if Jesus Christ resurrected victory over death and sin is in my heart, then the resurrection victory of Jesus Christ is going to come out of my life. Und wenn das Auferstehungsleben Christi in meinem Herzen ist, dann wird das auch diesen Geruch rausblasen. And everywhere I go will be the foretelling. Und überall, wo ich hingehe, wird man hören, of what he can do. Was er tun kann. So if I'm in a hospital room, wenn ich in einem Spital bin, there is a foretelling, da gibt es einen Geruch, of what God can do. Was Gott tun kann. If I'm on the street, auf der Straße, there's a foretelling, gibt of es what God can do. Eine Ahnung von dem, was Gott tun kann. While I'm here, wenn ich jetzt hier bin, there's a foretelling of what God can do. Gibt es eine Offenbarung von dem, was Gott tun kann? You want to know why? Weißt du warum? Has nothing to do with me. Hat nichts mit mir zu tun. It has everything to do with him. Hat alles mit Jesus Christus zu tun. I just happen to have the privilege, and you have the privilege. Ich habe das Privileg und auch du hast es. Of being a garden. In ein Garten zu sein, where God has planted his grace. Wo Gott seine Gnade gepflanzt hat. Where he's planted mercy. Er hat dort Barmherzigkeit gepflanzt and love. Und Liebe. And as it grows in our hearts, und wenn diese Früchte wachsen in unseren Herzen, he allows winds to blow upon them. Dann erlaubt er auch, dass ein Wind bläst. And when the joy of the Lord comes out of our lives, und wenn die Freude des Herrn herauskommt aus unserem Leben, people get the smell. Dann können die Leute riechen. The fragrance of life. Den Geruch des Lebens. Life eternal. Das ewige Leben. In the presence of God. In der Gegenwart Gottes. Okay, thank you very much. Would you bow your hearts as we close in prayer? Wir wollen in dem Gebet schließen. Father, we thank you that as we have been here and as we are here tonight. Vater, wir danken dir, dass wenn wir hier heute Abend sind, we smell the presence of Christ. Wir riechen die Gegenwart Christi. That his fragrance has been in every place that we have gone. Und dass sein Geruch an jedem Ort war, an den wir hingekommen sind. His fragrance has been in every conversation. Sein Geruch war in jeder Unterhaltung. And it has been the fragrance of life. Und es war ein Geruch des Lebens. And we thank you, Father. Und wir danken dir, Vater, that we sense. Dass wir the rising victory. Diesen beginnenden Sieg Because you have können. Made us more than conquerors. Denn du hast uns mehr als Überwinder gemacht. And the victory is ours. Und der Sieg gehört uns. Through Christ Jesus. Durch Christus Jesus. Father, I pray that each and every one of us here tonight. Und Vater, ich bete, dass jeder Einzelne, der hier heute hier sitzt, would be filled. Würde gefüllt werden. With the life of Christ. Mit dem Leben Christi. And we thank you in His precious name. Und wir danken dir in seinem wertvollen Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you for the portion. Danke so sehr für diese Botschaft. Pastor White has been one of my favorite speakers at the seminars in Baltimore. Der Pastor White ist einer meiner Lieblingssprecher schon seit jeher. I would do anything to be at one of his sessions. Und ich würde alles geben, um bei einer seiner Rap Sessions zu sein. Because his life is anointed. Sein Leben hat Salbung. And you can see that. Und das kann man wahrnehmen. That's what it's all about. Und darum geht's. Let's pray for a moment. Lass uns einen Moment beten. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For what we just heard. Für das, was wir gerade gehört haben. Thank you for anointing your word. Wir danken dir, dass du dein Wort salbst. And your people. Und deine Leute. And the speaker. Und den Sprecher. And your church. Und deine Gemeinde. Thank you, Lord. Danke, Herr. Bless this portion in Jesus' name. Bitte segne auch diesen Teil in Jesu Namen. Amen. Amen. Tomorrow morning, my wife and I fly to America. Morgen in der Früh fahren meine Frau und ich nach in die USA. That will complete 17 years of being here. Das wird insgesamt 17 Jahre hier vollenden. And, by the time I'm 50 in By the time I'm 50, wenn ich 50 werde, I'll have lived half my life here. Werde ich mein halbes Leben hier verbracht haben. Was it worth it? War es das wert? Yep. Yep. How do they say yes in Maine? Yep. Yep. Everybody say yep. Yep. Yep. How do you spell that? Y-U-P? Yep. A-ya. Aya. Everybody say aya. Aya. Aya. That's how you say yes in Maine. Aya. Okay. Was it worth it? Aya. Aya. Well, the summer's coming. Der Sommer kommt. Some people say when the cat's away, the mice play. Manche Leute sagen, wenn die Katze im Haus ist, spielen die Mäuse. But we don't have any mice here. Aber wir haben keine Mäuse und somit. The reality is that when the pastor's away, die Realität ist, wenn der Pastor weg ist, the devil likes to play. Will der Teufel spielen. Summer's coming. Der Sommer kommt. I'll be away for almost 4 weeks. 4 Wochen bin ich weg. We have a great lineup of speakers. Wir haben eine großartige Sprecher. Yeah, they're all anointed. Die sind alle gesalbt. And I want us to be so careful this summer. Und ich will, dass wir sehr vorsichtig sind in diesem Sommer. I want to end my 17 years with this portion. Und ich will, dass meine 17 Jahre mit diesem Teil beenden. I want you to hear about a certain king of Israel. Und ich will, dass ihr einen bestimmten König von Israel im Ohr habt. This will be our fourth king. Das wird unser vierter König sein. That we'll finish with. Mit dem wir abschließen. It said this king went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. Dieser König ging nach den Ashtaroth, den König der Sidonier, den Gott der Sidonier. And then after Milcom, und dann nach Milcom, the detestable idol of the Ammonites. Das schreckliche Götzen von den Ammonitern. I mean these, they were when the Bible says they were detestable. Wenn die Bibel sagt, das sind schreckliche. This king did evil in the sight of the Lord. Und dieser König tat böse in den Augen des Herrn. This king built a high place or an altar to Chemosh, the detestable idol of Moab. Chemosh. Aha. Da baute Salomon eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter. I didn't want you to know it was Solomon. That's why I was doing it like that. Ich wollte nicht, dass es wisst, dass es Salomo war. But it's too late now. You know that it was Solomon. Ja, jetzt wisst ihr, dass es Salomo war. That's okay. Let's give my translator a big hand. Okay, let's just follow. Solomon built a high place to Chemosh, the detestable idol of Moab. Da baute Salomo eine Höhe für Chemosh, der Scheusal der Moabiter. On the mountain which is east of Jerusalem. Auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt. And for Molech, the detestable idol of the sons of Amnon. Und für Moloch, der Scheusal der Söhne Ammon. This was not just any king, this was Solomon. Das war nicht irgendein König, das war König Salomon. This is the king that God appeared to twice. Das ist der König, dem Gott zweimal offenbart sich hatte. Turn to 1 Kings chapter 11. 1. König 11. It says this in verse 1. Und es sagt das in Vers 1. Now King Solomon loved many foreign women. Der König Salomon aber liebte viele ausländische Frauen. Along with the daughter of Pharaoh. Und zwar neben der Tochter des Pharao. Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian and Hittite women. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische, Hethitische. Incredible. Unglaublich. Somebody say incredible. Unglaublich. Unglaublich. Okay. From the nations concerning which the Lord had said to the sons of Israel, you shall not associate with them. Von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israels gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen. Neither shall they associate with you. Und sie sollen nicht zu euch eingehen. For they will surely turn your heart after their gods. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. Solomon held fast to these in love. An diesen hing Salomo mit Liebe. And he had 700 wives. Und er hatte 700 vornehme Frauen. Who do we feel sorry for, the wives or for Solomon? Für wen fühlen wir uns jetzt schlecht, für den Salomo oder für die Frauen? For both. Für beide. 700 wives, princesses and 300 concubines. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. And his wives turned his heart away. Und seine Frauen neigten sein Herz. And it came about when Solomon was old. Und es geschah, als Salomon alt war. His wives turned his heart away after other gods. Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Is that almost unimaginable? War das etwas Unvorstellbares? You are the son of David. Du bist der Sohn Davids. Your mother was Bathsheba. Deine Mutter ist Bathsheba. You heard all the stories. Ihr kennt die Geschichten. How God delivered Israel from Egypt through the Red Sea. Wie Gott Israel erlöst hat vom Roten Meer. The stories of Joshua. Die Geschichten von Josua. The 12 tribes. Die 12 Stämme. All the victories. Alle Siege Israels. How David killed Goliath. David tötete Goliath. Fled from Saul. Von Saul geflohen. How God gave him the kingdom. Das Königreich ihm gegeben hat. Solomon was spared from a conspiracy. Als Salomon gerettet war von dieser Verschwörung. And how God gave him wisdom. Und wie Gott ihm Weisheit gab. Then the queen of Sheba came. Dann kam die Königin von Sheba. And was blown away. Und sie war überwältigt. And said, I have not even been told the half of Und sie sagt, mir wurde nicht die Hälfte von dem gesagt, was es hier gibt. And then it says, Und dann sagt es, that he worshipped other gods. Dass er andere Götter anbetete. Please be careful this summer. Bitte seid vorsichtig diesen Sommer. Guard your heart with all diligence. Hüte dein Herz mit aller Kraft. Look what it says a little further. Schau, was es sagt ein bisschen weiter unten. Verse 4. Vers 4. And his heart was not wholly devoted to the Lord his God. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn. As the heart of his father David had been. Gott, wie das Herz seines Vaters David war. Those words, they strike fear into my heart. Diese Worte, die bewirken eine Furcht in meinem Herzen. That someone would say. Dass jemand sagen würde. Now Rob Prokop. Robert Prokop. He's okay, but. Er ist okay. He doesn't follow the Lord like his pastor does. Aber er folgt nicht dem Herrn, so wie sein Pastor es tut. He doesn't wholly follow the Lord like his pastor did. Sein Herz ist nicht ungeteilt, so wie sein Pastor es war. What sad words. Welch traurige Worte. You see, we talked about this line last week. Letzte Woche haben wir über diese Linie gesprochen. How we love to cross the line. Wie wir über diese Linie übertreten haben. Solomon knew that God had forbid him to do these things. Salomon wusste genau, dass Gott ihm diese Dinge verboten hatte. Wouldn't it have been wonderful? Wäre es nicht wunderbar gewesen, chapter 11 said, wenn das Kapitel 11 gesagt hätte, and Solomon, und Salomon and his queen, und seine Königin reigned over Israel, herrschen über Israel and wholly followed the Lord like his dad did. Und haben dem Herrn Gott nachgefolgt, wie sein Vater es getan hat. Wouldn't that have been amazing to read that there? Wäre das nicht unglaublich, das zu lesen? But we find Solomon with 1,000 women in his life. Aber nun finden wir Salomon mit 1,000 Frauen in seinem Leben. Not six. Nicht sechs. Not 13. Nicht 13. Not 41. Nicht 41. Not 112. Nicht 112. Not 389. Nicht 398. Not 631. Und nicht 631. Not 750. Nicht 750. He had how many wives? Wie viele Frauen steht da? 700 wives and 300 concubines. 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Surely he didn't follow the Lord like his dad did. Sicherlich ist er nicht dem Herrn nachgefolgt, so wie sein Vater es getan hat. You see the sad thing about the story? Das Traurige daran ist, is if you go back a little bit here to chapter 9, wenn man ein bisschen zurückblättert in Kapitel 9, verse 4, Vers 4, if you look at verse 2, the Lord appeared to Solomon a second time. Da erschien der Herr dem Salomon zum zweiten Mal. And the Lord said to him, I have heard your prayer and your supplication. Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört. Verse 4. Vers 4. If you will walk before me as your father David walked, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David vor mir gelebt hat, in integrity of heart, in Lauterkeit des Herzens, and uprightness, und Aufrichtigkeit, doing according to all that I have commanded you, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten and habe, will keep my statutes and my ordinances, und wenn du meine Ordnungen und Rechtsbestimmungen einhältst, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever. Dann werde ich den Thron deines Königtums über Israel festigen für ewig. Just as I promised to your father David, so wie ich über deinen Vater David geredet habe. And you shall not lack a man on the throne of Israel. So wie ich sprach, es sollte an einem Mann in Israel nicht fehlen. But the year 721, aber im Jahr 721 before Christ, vor Christus, that's almost 800 years before Christ was crucified, fast 800 Jahre bevor Christus gekreuzigt wurde, 750 years, 750 Jahre, God has to deliver the 10 tribes into captivity. Muss Gott die 10 Stämme Israels in die Gefangenschaft führen. They are so detestable. Sie sind so abscheulich. And then it says that Judah, und dann sagt es, dass Judah, tribes to the south were even worse. Und er geht in den Süden und es ist immer schlimmer. And God sent them to Babylon. Und diese wurden nach Babylon verkauft. About 100 years later. Und 100 Jahre später. And since that time, since the Zedekiah, the last king. Und seit dem letzten König, dem Zedekiah. For over 600 years, there's no king over Israel. Gibt es dann 600 Jahre keinen König in Israel? And God promised Solomon, there will always be a king over Israel. Und doch hat Gott versprochen, dass es auf dem Thron Israels nicht an Mann fehlen wird. This is the point I want to make. Und das ist, was ich sagen will. It's one thing, es ist eine Sache, to cross the line, die Linie zu übertreten and hurt yourself, und dich zu verletzen. And people hurt themselves. Und Leute werden verletzt. The way that some women dress, mache Frauen, wie sie sich anziehen, the way that some of our teenagers dress sometimes, oder die Art, wie sich manche Teenager manchmal anziehen, you are an accident waiting to happen. Du bist ein Unfall, der wartet, dass er passiert. It's like driving your car with your eyes closed. Das ist so wie mit dem Auto mit geschlossenen Augen herumfahren. It's just a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. You're crossing the line. Man übertritt die Linie. You're a bit careless. Du bist nicht vorsichtig. The summer's coming. Der Sommer kommt. Watch how you dress. Sei vorsichtig, wie du dich please anziehst. Watch how you dress. Bitte, sei vorsichtig. You don't want to have a banner for the wrong person. Du willst nicht ein großes Signal ausgeben für die falsche Person. Exactly. Don't send signals out. sende keine Signale hinaus. Not everybody who walks through this door nicht jeder, der durch diese Tür marschiert, wants God. Will Gott. Just because you have a fish on your jacket, nur weil du einen Fisch auf deiner Jacke trägst, and you're wearing a tie that says Jesus loves you, und du trägst eine Krawatte, wo drauf steht Jesus liebt dich, doesn't mean that everything in your heart is okay. Das heißt noch lange nicht, dass dein Herz am rechten Fleck sitzt. There are people who are looking. Es gibt Menschen, die ausschauen. Please be careful. Und deshalb sei vorsichtig. Don't flirt. Nicht mit dem anderen Geschlecht flirten. You know, is that flirt? Flirt, yeah. Is that the word? What's the German word for flirt? Yeah, flirt. Yeah, this is selbe Wort. Everybody say flirt. Mit jemandem flirten. Flirt. That's the English word, flirt. Do you know how to say that? Flirt. Can you say that? Flirt. Let's say this. Don't flirt. Don't flirt. Do you know where the word flirt comes from? Woher kommt dieses Wort flirten? It's an old word that comes from the Latin. Und das ist ein altes Wort aus dem Latein. He loves this stuff. You know this stuff. It means to throw. Das heißt zu werfen. Suddenly. Plötzlich. It meant to make a jerking motion. Das meint eine bestimmte plötzliche Zuckung hervorzurufen. Like I just flirted the paper. Ich habe irgendwie gerade dieses Stück Papier in die Luft geworfen. Flirted my Bible pages. Ich habe meine Zettel umgeblättert. I flirted my tie. Ich habe meine Krawatte kurz in die Höhe geworfen. I flirted his lapel. Ich habe meinen Revers umgeblättert. Also and then it began to speak of a woman or a girl or dann, a guy. Und dann spricht es über eine Frau, who would flirt. Der auch wie ein Blatt im They just flirt. Der herumzuckt. Jerk their body. Er zuckt. And it meant this, that you would walk into a room. Und das heißt, dass du in einem Zimmer gehst. With these motions. Mit diesen zuckhaften Bewegungen. Drawing attention to yourself. Und du versuchst, Aufmerksamkeit zu erregen. And then it took on the meaning of flirting, und like with the opposite sex. Bedeutung übernommen, dass man eben das andere Geschlecht anzieht mit diesen Bewegungen. Saying things. Indem man eben was signalisiert. Little bit of body motion. Eine körperliche Bewegung. If someone flirts with you, just say, why did you just do that? Wenn jemand mit dir flirtet, dann frag ihn einfach, warum machst du, warum ist das so lächerlich? Something wrong with your eye? Also, hast du vielleicht irgendwie ein Augenproblem? Hi, big boy. Hallo, großer Junge. Something wrong with your eye? Hast du irgendwie eine Krankheit mit deinen Augen? Broken hip or something? You oder have an accident? Eine Hüfte, die irgendwie gebrochen ist? Looks like you fell off a horse or something. Oder du bist irgendwie von einem Pferd runtergefallen. Hey, the way that you walk looks like you had a moped accident or something. So wie du gehst, glaubt man, du hast einen Motorradunfall gehabt. Right? This is flirt. Das nennt man flirten. It comes also, it's related to the word blurt. Das ist auch für das Wort blurt. Etwas rausschreien. Blurt. You know what blurt means? Blurt. Etwas rausbrüllen. Hey, Pastor Rob, how old are you? Pastor Rob, wie alt bist du? My husband is 44 years old. Mein Mann ist 44 Jahre alt. Did you have to blurt it out? Musst du das so jetzt allen sagen? Hey, Pastor Rob, how much you weigh? Wie schwer bist du denn? My husband weighs exactly 77 kilos. Er hat genau 78 Kilo. Did you have to blurt it out? Musst du das jetzt so vor allen Leuten raus? It's a quick motion with the tongue. Das ist irgendwie eine schnelle Zungenbewegung. Flirt, blurt, they go together. Also das Flirten und das Herausbrüllen. Don't flirt with the world. Der flirte nicht mit der Welt. Step over the line. Geh über die Linie drüber. Have a little fun out there. Und irgendwie Spaß haben. And think you can jump over the line. Und du glaubst, du kannst wieder zurückspringen. The line might not be there when you jump. Vielleicht ist da keine Linie mehr da, wenn du springst. You might not be able to find the line. Oder vielleicht findest du die Linie nicht mehr. You might cross over the line. Du gehst hinüber über die Linie. For a little bit of fun. Für Spaß zu haben. You're a married woman. Eine verheiratete Frau. But you like to flirt. Aber du magst diese spontanen Zuckungen nachzugeben. With young, handsome single men. Mit jungen Single Männern. You're a nice You're a married man, oder ein verheirateter and there's beautiful women at work, und es sind schöne Frauen an der Arbeit, especially in the summer, the way they dress, speziell im Sommer, wie sie sich anziehen, and you cross the line, und du gehst über die Linie drüber und beginnst, and you start to flirt, und du zuckst wie wild, you might not find the line. Du magst die Linie nicht mehr finden. You might come back and think, where is it? Und du magst zurückgehen und suchen und sie nicht finden. Did you see a line on the floor there somewhere? War da eine Linie? Habe ich da nicht eine Linie gesehen? You might have a hard time to get back. Du magst vielleicht schwierige Zeit haben, diese Linie zu finden. I'll just close with this. Ich schließe ab mit dem. When I cross that line, wenn ich diese Linie übertrete, I flirt with the world, und ich flirte mit der Welt, I flirt with garbage music, oder mit schrecklicher Musik, all kinds of, you know, we all know what's in the world. Wir wollen nicht jetzt durchgehen, was die Welt alles kann. You not only take the risk of seriously hurting yourself. Du nimmst nicht nur das Risiko auf dich, dass du dich selbst schwer verwundest. I watched this television program in America about 5 years ago. Vor 5 Jahren habe ich in Amerika ein Programm angeschaut im Fernsehen. 100 couples were interviewed. 100 Ehepaare wurden interviewt. Where one person committed adultery. Wo eine Person Ehebruch begangen hat. And they were all unsaved couples. Und alle waren nicht bekehrt. And every couple out of the 100. Und alle von diesen 100 said it destroyed our lives. Haben gesagt, es hat ihr Leben kaputt every gemacht. Every single couple. Jedes einzelne every, Ehepaar. It's a no-win situation. Es ist eine du kannst nicht gewinnen dabei. If you're flirting with that today, wenn du mit dieser Art von Lebenseinstellung let me give flirtest, you three things that could happen. Dann kann ich dir jetzt zum Beispiel drei Dinge sagen, die passieren you're können. Flirting. Du flirtest suddenly mit der you Welt. Think this guy likes you. Du denkst vielleicht, dieser Mann mag dich. You have an emotional attachment because you're flirting a lot. Eine emotionelle Beziehung, weil man eben flirtet. And he seems to like those motions. Und er mag irgendwie diese zuckhaften Bewegungen. He's doing the same thing. Weil er zuckt ja auch die ständige Zeit. Ja. So suddenly you have an affair. Also hat man plötzlich jetzt eine Beziehung mit dem anderen. Can I paint a scenario here? Kann ich hier jetzt kurz ein Szenario vorstellen? Number one. Erstens. You can't stand him and he can't stand you. Du kannst ihn nicht aufstehen und umgekehrt. So what did you do it for? Also warum tust du es dann? For nothing. Wozu? Number two. Zweitens. He likes you, but you can't stand him. Er mag dich, aber sie kann dich nicht ausstehen. That's bad. Das ist schlecht. It's called jealousy. Das nennt man dann Eifersucht. That means this person might kill someone for you. Das heißt, diese Person mag jemanden für dich umbringen. While you are trying to get away from him. Während du versuchst wegzulaufen. Number three. Drittens. You might like him, but he can't stand you. Du magst ihn magen, aber er mag dich nicht. Same situation, just inverted. Selbe Situation, nur revers. Now, actually, the third situation. Dritte Situation. What if you both like each other? Was passiert, wenn ihr euch beide mögt? What are you going to do with your husband? Was machst du mit deinem Mann? What is he going to do with his wife? Oder er mit seiner Frau? What are you going to do with the kids? Mit den Kindern? You think you're going to have a happy life? Glaubst du, dass das ein lustiges Leben wird? Wake up, wake up. Wach auf und schnell. Solomon walking with the Lord. Ist mit dem Herrn gegangen. And he really, really messed up. Und er hat wirklich großartig daneben getreten. And this is the point. Und das ist der Punkt. When you step over the line, wenn man diese Linie übertritt, you just don't hurt yourself, dann verletzt man sich nicht nur selbst, but you rob yourself of the opportunity, aber du beraubst dich von den Möglichkeiten und der Gelegenheit, of fully experiencing God's will, auf den Willen Gottes zur Fülle zu erfahren. The time is wasted. Die Zeit ist verschwendet. Could you imagine if the kings had reigned over Israel right to Messiah? Kannst du dir vorstellen, die Könige hätten in Israel regiert bis zu Messias? I'll just close again for the fifth time. Vom fünften Mal schließe ich ab. If we could see what God has planned, wenn wir sehen könnten, was Gottes Plan ist, we wouldn't even go near the line. Würden wir die Linie meiden. We would stay far from the line. Weit weg würden wir bleiben. Some people here, manche Leute hier, will be missionaries in Africa. Werden Missionare in Afrika sein. Thousands of people will be in heaven because you fully follow the Lord. Tausende werden folgen in den Himmel, weil du dem Willen Gottes gefolgt bist. Some people here will be successful business people. Manche hier werden erfolgreiche Geschäftsleute sein. You will make millions of dollars. Du wirst Millionen von Dollar verdienen. And you will support those people in Africa. Und du wirst jene unterstützen, die in Afrika arbeiten. Some people will go to school. Manche werden in die Schule gehen. And become engineers. Und werden Ingenieure sein. And you will design hospitals in Africa. Und du wirst Spitäler in Afrika organisieren. Some will go to music school. Manche werden in der Musikschule sein. And you'll go to India and start a choir. Und du wirst einen Chor beginnen in that Indien. That will change the country. Die das Land verändert. We don't know. Wir wissen es nicht. But God knows. Gott weiß das. I'll just close with a little story. Und noch eine Geschichte will ich euch erzählen. We went to the wedding yesterday. It was beautiful. Gestern bei der Hochzeit war wunderbar. We went out for dinner afterwards. Und danach waren wir bei einem Hochzeitsmahl. And we had a nice dinner. Und es war ein wunderbares Abendessen. And Christian arranged it so we were sitting with different people. Und der Christian hat das so arrangiert, dass wir mit verschiedenen Leuten saßen. And about 8 o'clock, I started to get about 9:30. Um etwa 9:30 Uhr. I get kind of really tired. Wurde ich müde. And I thought to myself, man, I'm tired. Und ich dachte mir, ich bin müde. And I am so unsociable. Und ich bin irgendwie nicht wirklich lustig, dass man mit mir sitzt. Yeah, I am not socializing at all. Ich mag überhaupt nicht mit Leuten reden. And I looked at my wife and she wasn't socializing either. Und ich schaue meine Frau an, die ist auch müde. We were just sitting there like two lemons, you know. Wir sind so wie wie fade Zitronen. Are you tired? Bist du müde? Yeah. Ja, ich bin müde. Yeah, me too. Ich bin auch müde. Ich bin auch sehr müde. What time is it? Wie spät ist es? Dessert's coming still. Ah, das Nachtisch kommt noch. And then I thought to myself. Und dann habe ich mir gedacht. What is God's will right now? Was ist Gottes Wille? And I prayed. Und ich habe gebetet. And I said, Lord. Und habe gesagt, Herr. Open my mouth. Öffne meinen Mund. And fill me. Und fülle mich. Few minutes later, ein paar Minuten später, I gave my whole testimony to the girl sitting across from me. Habe ich mein Zeugnis einem Mädchen gegeben, das gegenüber von mir saß. On the way home, I told my wife. Am Weg nach Hause sprach ich zu meiner Frau. And she said, "You know what happened to me?" Weißt du, was mir passiert ist? Sagte sie. The same thing. I was sitting there. Selbe, ich saß da. And I said, "God, what is your will?" Und fragte Gott, was ist dein Wille? And she turned to the girl next to her, who was unsaved. Und eben sprach mit dem Mädchen auf der anderen Seite. And ihr. Gave her her whole testimony. Und hat ihr Zeugnis gelegt. And then we went home. Und dann sind wir nach Hause gefahren. And we fellowshiped around what God did. Und wir haben Gemeinschaft gehabt über das, was Gott getan hat. And we were so filled with joy. Und wir waren mit Freude gefüllt. Because that was God's will. Das war Gottes Wille. And we could miss it so easy. Und so einfach und schnell hätten wir das versäumen können. Like we heard on Wednesday night, und so wie am Mittwochabend wir gehört haben, the will of God is a good thing. Der Wille Gottes ist etwas Ausgezeichnetes. It's a good thing. Es ist etwas Gutes. I delight to do thy will. Ich freue mich, den Willen Gottes zu tun. Those were the words of Christ. Das waren die Worte Christi. I delight to do thy will. Ich erfreue mich, die Worte, Willen meines Vaters zu tun. Those words, watch this, and I'll close for the seventh time. Und diese Worte, und ich fing zum siebten Mal, höre ich nun auf. It's in Psalm 40. In Psalm 40. Those words were spoken. Diese Worte wurden gesprochen. As Christ left eternity, als Christus die Ewigkeit verließ and looked back at the Father, und den Vater anschaute, just before he descended to become the Christ child, bevor er in die Zeit hereinkam, um das Christuskind zu werden, on the brink of eternity, an der Schwelle der Ewigkeit, he got off his throne, ist von seinem Thron herunter, looked down at time, hat sich die Zeit angeschaut, looked at the Father, den Vater, and said, I delight to do thy will. Es ist meine Freude, deinen Willen zu tun. Descended. Und er ist hinab. And suddenly the miracle happened in Mary. Und nun ist dieses Wunder passiert in der Maria. And he became flesh. Und er wurde Fleisch. Be careful this summer, please. Seid bitte vorsichtig diesen Sommer. I beg you. Ich bitte, please, ich bitte euch. I beg you. Watch what you wear. Bitte, ich bitte euch. Passt auf, was ihr tragt. Guard your heart. Bewahrt euer Herz. And wholly follow the Lord. Und folgt ganz dem Herz, den Herren nach. The way of life. Nämlich dem Weg des Lebens. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for what we've heard tonight. Wir danken dir so sehr für was wir gehört haben heute. We don't want to be found like Solomon. Wir wollen nicht so sein wie der Solomon. We want to be like David. Wir wollen wie David sein. A man after your own heart. Ein Mann nach deinem ganzen Herzen. Who did all of your will. Der deinen Willen getan hat. And we may add. Und wir magen hinzufügen. Despite himself. Obwohl oder trotz seiner selbst. By your grace. Durch deine Gnade. If there's someone here tonight, wenn hier heute jemand ist, you've been over the line for too long, du bist über der Linie schon zu lange drüben, and you don't even know how to find your way back, und du weißt auch nicht, wie du zurückkommen sollst, let's pray tonight. Lass uns heute Abend beten. Let's ask God for forgiveness. Und lass uns Gott um Vergebung bitten. And a brand new start. Und mit einem neuen Anfang beginnen. And when you open your eyes tonight, und wenn du deine Augen aufmachst heute Abend, you will be in safety. Wirst du in Sicherheit sein. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, Herr Jesus, you see our hearts tonight. Du siehst unser Herz heute. Please, bitte, deliver us from ourselves. Bewahre uns vor uns selbst. Bring us to that place. Und bring uns zu diesem Ort. The hiding place. Diesen verborgenen Ort. Put us on the way. Und setz uns auf diesen Weg. Your will. Deinen Willen. Your life. Dein Leben. Save us, Lord. Rette uns, Herr. Deliver people tonight. Und erlöse und befreie Leute heute Abend. Into life. In das Leben hinein. We pray. Wir bitten das. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.